fange ich zum Drama. Wir schwänzen heute Abend und dann fahren wir miteinander bis nach Ebersberg und Flacker uns aber wiesen und dann einfach nur du und ich und deren Slim genießen. Vergessen.